Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 792 AI nur gegen Geld. Ja, so langsam umreißt mal Google, was es gibt für lau bei der AI. Und das lässt natürlich die Nutzung von der AI generell schon sehr fragwürdig erscheinen. Aber dazu komme ich gleich nach dem heimlichen Star dieser Woche, diese Meldung, ja. Die Pebble 2 Duo wird jetzt in der Massenproduktion gefertigt und kommt also jetzt demnächst raus. Tatsächlich raus, ist ja schon angekündigt worden und das hat viele Pebble-Fans natürlich gefreut. Auch ich war zuerst recht, begeistert, kann man durchaus sagen, ja. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto klarer wurde, dass natürlich die Entwicklung in den Smartwatches seit der Pebble doch schon massiv vorangeschritten ist. Und für mich ist zum Beispiel heutzutage also eine EKG-Funktion extrem wichtig. Also das setze ich voraus. Die Health-Funktionen müssen äußerst umfangreich sein. Ja, weil das ist für mich eigentlich das, neben Benachrichtigungen, noch das Hauptding, was ich mit der Smartwatch überhaupt mache. Ja, viel, viel anderes ist sinnlos. Und hier hat man halt zwar die Benachrichtigung, aber die Qualität der Gesundheitsüberwachung ist halt hier dann doch schon ein bisschen weit weg von dem, was die Smartwatches heute können, obwohl das ja auch ein neu entwickeltes Gerät quasi ist. Ja. Nur, da haben die Entwickler eben, sagen wir mal, etwas am falschen Ende angesetzt. Ich kann es natürlich verstehen und vielleicht irre ich mich da auch. Ja, vielleicht sind ja die Pebble-Fans, ich habe mich eigentlich auch immer als Pebble-Fan bezeichnet, habe die sehr gern getragen, habe sogar zwei Pebble-Watches gehabt. Ja, ob vielleicht trifft es ja den Geschmack der meisten Pebble-Fans. Ja? Also ich, wie gesagt, habe jetzt eigentlich andere Schwerpunkte, die ich gerne hier in so einer Smartwatch sehen möchte. Ja? Und deswegen, mal sehen. Ich meine, besonders billig wird es auch nicht. Ja, die The Core 2 Duo, die kostet zwar in Anführungszeichen nur $149, bietet aber deswegen auch absolut nur die Grundfunktionen. Ja. Aber es sind ein paar Highlights dabei, okay. Ne? Die Core Time 2, die soll später kommen und die kostet dann $225. Angesichts der hohen Preise momentan von Smartwatches ist das natürlich hier hört sich nicht ganz so teuer an, aber bei der kleinen, also bei der 149, muss man auch bedenken, dass das ein Schwarz-Weiß-Screen hat, ja. Nur die Core Time 2, die hat ein Farbdisplay. 64 Color Farbdisplay. Okay, also ihr seht, es ist so ein bisschen schwierig, ja. Pebble Love, ja, auf jeden Fall, aber ja, irgendwie fühlt sich das nicht so an, dass ich vollends begeistert bin, im Gegensatz zu der ersten Reaktion. Mal gucken. Ich werde mir die gerne mal angucken und dann, vielleicht kommt ja die Begeisterung dann wieder zurück. So, Google hat jetzt mal klargestellt, was es denn eigentlich für Leistungen gibt bei der AI im kostenlosen Bereich. Und da frage ich mich, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also Free Gemini 2.5 Pro User bekommen 5 Prompts am Tag. 5 Prompts und 32 Token Context Window. Ja. AI Pro und AI Ultra bekommen 100 bzw. 500 Prompts am Tag, was eben deutlich mehr ist. Reichen diese 5 Prompts aus? Ehrlich gesagt, ich finde diese Limitierung überhaupt nicht gut, weil wir sollen doch AI nutzen für alles, okay? Und trotzdem wird es stark eingeschränkt. Ich sehe mich nicht hier 20 Euro im Monat nochmal für den AI-Plan bezahlen, das geht so nicht, ja? Geschweige denn die $250 pro Monat für einen AI-Ultra-Plan. Okay, ne? Ja, auch die Video- und Deep Research-Funktionen sind momentan exklusiv für die Bezahl-Plans und damit, naja, weit, weit weg, sage ich mal. Es ist noch schlimmer, die selbst in diesen teuren AI-Bezahlplänen, ja, gibt es nur 3 Videos am Tag, die mit VIO gemacht werden kann. Das alles ist extrem einschränkend und macht Gemini nicht mehr zu der, sag ich mal, ersten Wahl, ja, bei diesen AI-Geschichten. Es ist sehr schwierig. Natürlich kommen die anderen Firmen jetzt auch, die wollen alle ziemlich Geld haben jetzt, ne, für die Pro-Sachen oder für ausgiebige Nutzung. Ich frage mich, ob das der richtige Weg ist. Ich habe ja schon mal gesagt, AI ist für mich kein Produkt, sondern AI ist für mich eine Zugabe zu einem Produkt. Kostenlos normalerweise eben. Ja. Und das ist, finde ich, auch wichtig, denn ich kann so eine AI nur als Service sehen, aber ich kaufe keine AI, um etwas zu tun. Versteht ihr? Vielleicht mag das für Firmen oder so anders sein, aber ich sehe das jetzt nicht, dass jemand extra, oder viele Leute jedenfalls, extra hier bezahlen dafür, für etwas zu tun, was man eigentlich voraussetzt bei einem Produkt. Und das wird auch Google noch merken. Ich meine, Google hat viele Schlupflöcher, dass man eben AI-Funktionen nutzen kann, ohne dass man was zusätzlich bezahlt. In vielen Sachen von Google ist ja AI eingebaut sozusagen und dann kann man das auch nutzen. Nur dann gibt es eben auch wieder die Einschränkung, was auch irgendwo, naja, wo sich die Leute dann schon gegängelt fühlen, wenn sie zum Beispiel bestimmte Funktionen nicht nutzen können oder eben die Qualität schlechter ist als jetzt für diese Pläne, für die man eben Geld bezahlt. Das fühlt sich einfach nicht richtig an und da wird noch einiges an Problemen, denke ich, kommen, schätze ich mal. Es wird nicht nur Google so gehen, sondern auch anderen. Ich sag's ganz ehrlich, die AI, die letztendlich in einem größeren Funktionsumfang kostenlos bleibt über längere Zeit, die wird sich auch durchsetzen. Da bin ich ziemlich sicher. Obwohl Gemini natürlich durch die vielen Android-Geräte einen klaren Vorteil hat. Ja. Und dennoch hat es nicht viel letztendlich zu bedeuten, weil es im Ausland halt auch eine starke Konkurrenz gibt mit dem iPhone sozusagen. ChatGPT wird also da nicht weit hinten dran sein. Und ChatGPT kann man auch auf Android benutzen, muss man nur ein bisschen was installieren. Das heißt, für Leute, die wirklich ernsthaft dran interessiert sind, die haben natürlich die freie Auswahl. Die nicht ernsthaft daran interessiert sind, die werden sicherlich keine 20 Euro im Monat bezahlen dafür. Ja. Und was man dann eben mit der freien Sache machen kann, das ist das, was die Leute nutzen werden letztendlich. Und wenn das nichts Vernünftiges ist, dann werden die Leute eher noch sagen wir, sauer deswegen und werden vielleicht dann sogar auf das ganze System verzichten, wenn es eben bei, sagen wir mal, bei anderen vielleicht etwas mehr gibt im Preis ohne Aufpreis, als eben bei Google. Also es ist eine schwierige Geschichte, wie man es auch nimmt. Es ist mir schon klar, dass so etwas natürlich auch Geld schluckt, aber Google muss da zu seinen Wurzeln zurückkehren und muss eben so Geld machen, wie sie das die ganze Zeit auch gemacht haben. Die haben uns große und gute Dienste geboten und haben sich anders finanziert. Auch das muss eben bei AI möglich sein. Und auch bei Systemen, bei denen man bezahlt, zum Beispiel die Workspace Angebote, ja, diese Google Suite, was es früher geheißen hat, ja, die gibt es ja auch. Und auch dort sind ja bestimmte AI-Funktionen integriert, beziehungsweise eben nicht integriert, wenn man ja zusätzlich dafür bezahlt. Aber man bezahlt ja schon für ein Produkt. Und seht ihr, da kommt es dann eben wieder zusammen. Was haben Firmen für Vorteile? Lohnt sich das? Aber für Firmen lohnt sich das vielleicht noch eher wie für die Privatpersonen. Aber wie immer wird der Privatmarkt entscheiden, ob so ein System eben genutzt wird oder nicht. Ja, so ist es. Diese Fehlleitung, die es früher immer gab, wenn wir die Businessbereiche haben, haben wir alles, was wir brauchen. Die privaten brauchen wir nicht. Das ist schon lange vorbei, denn der Massenmarkt ist privat und eben nicht irgendwelche Firmen, die das nutzen. Es war schön, wenn eine Firma dann, was weiß ich, gleich 5000 Lizenzen kauft für etwas. Ja, dementsprechend gäbe es Milliarden von Menschen, die eventuell hier sowas nutzen würden. Ja, heftig. Ne? Also immer dranbleiben an der Überlegung, wie kann ich mein Produkt erfolgreicher machen, ja, ohne Leute auszugrenzen. Ich sag's mal so, hört sich schlimm an. Ja, weil AI hat ja auch noch ein kleines Problem. Nicht jeder mag das benutzen. Wir reden zwar immer so hin und her, ja, für viele ist es natürlich kein Thema, von wegen oh, AI, Datenschutz und hin und her. Für viele ist es überhaupt kein Thema. Ja, die nutzen das, die retuschieren ihre Fotos damit oder machen Fotos und kümmern sich darum nicht, ob das AI ist oder nicht. Ja, und das seht ihr, genau da liegt es dann. Die Leute nutzen das, wenn es mit angeboten wird. Wenn es nicht mit angeboten wird und man müsste dafür bezahlen, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Warum sollten es normale Leute dann nutzen wollen? Die wissen das teilweise dann noch nicht mal. Und das ist eben das Problem, was man mit solchen Paid-Plänen hat. Ja, wie soll man Geld damit machen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das ist eben schon immer das Problem gewesen. Wie macht man Geld mit einem kostenlosen E-Mail-Service? Wie macht man Geld mit einer kostenlosen Suche im Internet? Ja, genau. Und Google hat auf diese Fragen eine Antwort gefunden. Also müssen sie auch eine Antwort finden auf die Frage, wie kann man mit AI Geld machen ohne monatliches Abo? Ja, also soviel zu dem. Ja, war schneller vorbei, als ich gedacht habe, aber bei sowas fällt mir immer wenig ein, weil, wisst ihr, ich halte das eigentlich für selbstverständlich, hört sich zwar schlimm an, aber es ist so, ich halte es für selbstverständlich, dass man so einen Service mit dazu bekommt. Ja? Und für viele ist eben zum Beispiel der Kauf von einem Android-Gerät schon jede Menge Geld. Und das sehen die als Produkt. Das ist mein Smartphone, das ich gekauft habe. Und da drin, das soll bitte dann als Service AI mit drin sein. Okay, und wenn das nicht drin ist, dann nutze es entweder nicht oder ich bin sogar sauer, dass es da nicht so einfach geht. Mhm. Wie gesagt, die Einschränkung, das wird der Unterschied machen. 5 Prompts sind ziemlich wenig, meiner Meinung nach. Aber okay. Solange man das benutzen kann, ohne dass es weiter auffällt, wird es eben auch für die meisten Leute okay sein. Aber die Illusion, was Google da hat, dass die Leute für AI bezahlen wollen, nein. Also ich bin ja, was zum Beispiel Amazon Echo und so weiter betrifft, bin ich auch sehr, sehr stark in der Benutzung. Also ich habe in jedem Zimmer ein Amazon Echo stehen. Ja, aber ich würde jetzt nicht diesen AI Assistenten oder dieser erweiterten AI-Assistenten dazu buchen für, glaube ich, 10 Euro im Monat oder waren sogar mehr, ich weiß nicht mehr genau, würde ich niemals machen jetzt. Ich erwarte einfach, wenn ich mein Echo kaufe, dass es ohne weitere Zusatzkosten die Funktion, die ich machen will, auch tun kann. Und wenn es das nicht tun kann, dann werde ich das nicht kaufen. So einfach ist es. Bam. Gut, die Gemini-App, die wird nichtsdestotrotz immer mal wieder verbessert. Und jetzt kann man hier auch Sachen hochladen, um die zu analysieren zu lassen. Beispielsweise Audiodateien in MP3, M4A oder WAV-Format und kann die dann bearbeiten lassen, analysieren lassen und auch übersetzen lassen oder eben auch in Schriftform übertragen. Ja, zum Beispiel eben könnte man, aber ich sag's gleich, warum es so einfach nicht geht, könnte zum Beispiel jetzt eine Datei hier, einen Podcast hier, herunterladen und könnte die Datei an Gemini quasi übertragen und der könnte, oder Gemini könnte dann eben einen geschriebenen Mitschnitt von dem Podcast machen. Das ist ja schon mal super gut. Ja? Also, ich meine, richtig gut. Nicht nur für Leute, die das jetzt einfach aus Jux und Dollerei haben wollen oder weil die jetzt gerne als geschriebenen Text haben wollen, sondern zum Beispiel auch für Menschen, die Hörprobleme haben. Die könnten dann hier das runterladen und sich schriftlich quasi anzeigen lassen. Und das ist doch eine super Sache, finde ich. Also ich finde es richtig gut. Aber, und jetzt kommt die Einschränkung von dem Ganzen. Man kann zwar bis zu 10 Audio-Files auf einmal hinschicken, aber die komplette Länge zusammen darf nicht mehr als 10 Minuten sein. okay, das ist natürlich dann wieder schlecht. Dann können wir das Ganze zum Beispiel mit dem Podcast vergessen. Ja, das geht dann schon mal nicht. Und ja, also, was soll ich sagen? Ne? Das sieht man wieder, wie eine gute Funktion hier kaputt gemacht werden kann. Ich kann es natürlich auch ein Stück weit verstehen, weil stellt euch mal vor, was Google da für eine Serverload haben wird, ja, wenn die tatsächlich jetzt unbegrenzt da, oder sagen wir mal, die würden sagen, okay, zwei Stunden darf das File lang sein, das Audio-File, ne? Was das für ein Serverload geben würde, das wäre absoluter Wahnsinn. Ne? Kann ich natürlich aus dem Grund schon verstehen, aber damit ist diese ganze, diese ganze Funktion eigentlich ziemlich eingeschränkt worden. Ne? Also man kann da nicht mehr so viel machen, wie man das vielleicht mit unlimitiert oder 2-Stunden-Limit zum Beispiel machen konnte. Podcasts fallen als wie gesagt weg. Ich weiß auch nicht. Also übrigens auch hier, ne, wer jetzt denkt, ja gut, dann kann man ja immer, kann man ja dann 10 Files oder so immer wieder hinschicken, ne, oder immer wieder 10 Minuten. Ne. Nein, das geht leider nicht, weil pro Prompt, ja, das ist immer wieder bei dem, kann man also maximal 10 Minuten schicken. So, und das bedeutet also, bei 5 Prompts hat man maximal 50 Minuten am Tag. Das reicht zwar für eine Podcast-Folge manchmal, außer ich, 60 Minuten ist vorgesehen beim Uncast, bei der Rios Wochensicht ja 30 Minuten, also für die Rios Wochensicht würde es normalerweise reichen, wenn ich nicht mal wieder maßlos überziehe, wie fast immer. Und aber trotzdem, das wäre es dann wieder für den ganzen Tag. Also ich sehe da wieder sehr viel Schwierigkeiten. Schade eigentlich. Aber wie gesagt, das ist halt eben diese Einschränkung, die es da gibt. Eieiei. Warum? Warum nur? Was mich in der letzten Zeit öfters interessiert hat, war ja dieses Next Paper von TCL. Die haben ja ein neues Gerät vorgestellt gehabt, habe ich letzte Woche schon darüber gesprochen und vorletzte Woche schon mal darüber gesprochen. Und jetzt geben die auch ein Tablet von sich mit diesem Next Paper. Display ist noch nicht vorhanden, aber soll demnächst auf den Markt kommen. Ein 8 Zoll Display hat das Ganze und ist dann als E-Reader natürlich perfekt zu nutzen, hat allerdings auch eben normale Tablet-Funktion, weil Next Paper ist kein E-Ink, aber ein System, was wirklich das Beste von beiden Welten vereint und optimal eigentlich ist zum Lesen, ja, ohne dass man eben auf E-Ink setzt, dass eben die normale Darstellung wieder deutlich verschlechtert. Das heißt, man kann das als ganz normales 8 Zoll Android-Tablet nutzen, aber man hat hier natürlich einen sehr guten E-Book-Reader auch. Interessant auch die Ausstattung, dass ein Micro-SD-Kartenslot vorhanden ist. Das ist natürlich für E-Reader schon ziemlich cool und für viele auch ein Muss, so dass man eben auch EPUBs und so weiter per Micro-SD-Karte einfach reinfriemeln kann, unabhängig von dem zur Verfügung stehenden Speicher. Der ist jetzt mir nicht bekannt hier, aber das heißt, E-Books, so viel man möchte, kann man immer nutzen über Micro-SD-Karte. Das ist doch schon mal gut. Und natürlich auch andere Daten wie Audio, denn das Teil hat auch einen Audio 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Und auch das ist dann hier möglich. Mikrofon, Lautsprecher, alles eingebaut natürlich, so wie sich das gehört. Und man hat hier auch ein Front-Facing-Kamera mit drin. Und auch einen USB-C-Charger, Lautsprecher, und zwar auf beiden Seiten Lautsprecher, nicht schlecht. Ja. Also alles hört sich ziemlich gut an, ja, und deswegen würde ich da mal Augenmerk legen auf dieses Gerät. Der Next Paper Key ist dann eben natürlich die Krönung, wenn man da drauf drückt, dann wird eben das Ganze perfektioniert für zu lesen. Und man kann dann eben immer wieder nahtlos zurückschalten für eben andere Sachen zu tun, was man eben so mit Android-Geräten alles tun kann. Auch interessant ist, dass das Teil eine SIM-Karte behausen kann und damit eben auch als richtiges, normales Smartphone genutzt werden kann, wenn es auch mit 8 Zoll natürlich ja wohl nur mit diesem Headset genutzt werden kann. Würde allerdings auch ohne gehen, schätze ich mal, denn ja, Mikrofone auf beiden Seiten sind eben eingebaut, Lautsprecher auch, spricht also nichts dagegen und von daher sollte es funktionieren. Aber wie auch immer, man kann das alles machen und das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Muss ich jetzt erstmal abwarten, wie die weitere Ausstattung von dem Gerät ist, wie viel Speicher und so weiter, bevor ich jetzt hier in Begeisterungsstürme ausbreche, denn wenn es ein ultraschwacher Prozessor ist mit kaum RAM und dann kann man das Ganze natürlich wirklich nur noch als E-Book-Reader maximal benutzen und das war's dann. Wäre schön, wenn hier der Prozessor einigermaßen fit wäre und dann könnte man damit auch richtig was anfangen. Und natürlich viel Speicher, klar. Ja, HDR und SDR, ich habe es ja schon des Öfteren erwähnt und auch diesmal möchte ich einen Hinweis geben für einen Artikel bei dem Android Developers Blog, ja, das offizielle Android Developers Blog, Gott, von Google. Meine Herren, ich habe doch heute noch gar nichts getrunken, was soll denn das? Und dort wird nämlich nochmal genau aufgezeigt, wie groß die Unterschiede sind und was für Unterschiede es gibt und warum es auch für die AI durchaus Sinn macht, diesen HDR-Modus zu benutzen, nicht nur für Fotos oder Videos. Ja. Und das finde ich äußerst interessant. Wer sich dafür interessiert, kann da mal reingucken. Android Developers Blog, jetzt habe ich es richtig gesagt, HDR und User Interfaces heißt der Titel. So, Android 16 kommt auf die Nothing Phones, auf einige jedenfalls, ja. Nothing Phone, beziehungsweise Nothing OS 4.0, das beinhaltet jetzt Android 16 und die Auslieferung hat begonnen, das hört man immer gerne. Welche Geräte jetzt das schon bekommen, ist noch nicht ganz klar. Gut, man kann sich, man kann überlegen, okay, wie lange gibt es die Geräte auf dem Markt? Sollte es dann nicht auf alle geben? Das könnte sogar passieren. Aber natürlich erstmal, ja, haben die neuen Geräte hier Vorrang, ist ja klar. Aber wenn hier eben das Versprechen eingehalten wird, dass es ein 3-Jahres-Update gibt, ja, mittlerweile müssen es ja 5 Jahre sein, aber damals eben war das Versprechen noch 3 Jahre, dann sollte das Nothing OS 4.0 früher oder später eben alle zur Verfügung stehen. Coole Sache, ne? Hoffen wir es mal, dass das auch dann alle bekommen. Und dann kann man sich ja freuen, dass man so ein Nothing Phone hatte. Das wäre mal was, oder? So, Google bringt ein Purchases-Tab auf Gmail. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wann oder wo genau Englisch, Deutsch, keine Ahnung, regionbedingt. Aber es soll auf jeden Fall rechtzeitig vor dem Holiday Rush, und Achtung, der ist ja schon bald, ja, also es geht ja schon los, ne, kommen, und das heißt, das Update beginnt heute. Ja, beziehungsweise halt, stopp, 11. September, heute haben wir ja schon den 15. 11. September hat es schon begonnen. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber das kann bei mir daran liegen, dass ist das nicht, man kann ja verschiedene Sachen einstellen in Gmail, und ich habe jetzt von den Tabs her die Automatisation etwas eingeschränkt, ja, und deswegen gibt es bei mir jetzt hier kein Tab Purchases oder so, ne? Das sollte nämlich kommen. Ja, wenn ich das umstellen würde, denke ich, wird's kommen, denn eins habe ich schon, ich kriege schon angezeigt, wenn also ein Paket in der Auslieferung sich befindet, dann steht hier da zum Beispiel hier expected und dann eben das Datum, wann es kommen soll, und oben, ganz oben bei Gmail, wenn man Gmail öffnet und geht in die Inbox, und da steht oben schon happening soon, ja, und dann order from, ja, und auch hier dann, wann das Teil eben eintreffen sollte, das Paket. Und gleichzeitig hat man auch noch einen Button, um das Paket zu verfolgen, track package, ja, und dann wird ein Link, der eben zum Beispiel angegeben ist, genutzt, um dann eben das Paket zu verfolgen. Auch das funktioniert dann gut. Man wird dann auf die entsprechende Seite eben umgeleitet und kann dann eben das Ganze machen. Ja, das Tab, wie gesagt, kann ich jetzt noch nicht sehen oder kann ich bei meinen Einstellungen eben nicht sehen, weil da die automatische Auswertung eben eingeschaltet werden muss, und das habe ich eben bei mir nicht gemacht. Okay, endlich mal eine Verbesserung wieder. Ja, ich habe mich sowieso schon gefragt, das mit den Paketen, das wäre doch eigentlich etwas, was Google schon lange hätte machen können bei Gmail. Warum das erst jetzt passiert, ich weiß es nicht. Vereinfacht eigentlich alles ziemlich stark. Nur eins möchte ich da noch einwerfen. Der Link, der wird ja generiert von einem Link, der eben aus der E-Mail entnommen wird, ja. Und ihr wisst, dass zum Beispiel von DHL viele Spam-Mails sind. Ich hoffe, dass das Google auch in Zukunft immer richtig herausfiltern kann. Und ich würde auch hier nicht so gerne auf Track Package klicken, weil ich nicht genau weiß, wenn ich nicht vorher die E-Mail ganz genau studiert habe, ob die auch tatsächlich von dieser Firma ist, von diesem Versender ist. Ja, und dann würde ich das lieber mal nicht tun. Ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, ihr wisst es ja. Xiaomi 17, ja, dieses Gerät wird diesen Monat starten. Und viel wird erwartet natürlich, klar. Es gibt ein Xiaomi 17, ein 17 Pro und 17 Pro Max erstmal. Ja. Keine Ahnung, ob es dann auch wieder ein 17 Ultra gibt irgendwann, aber momentan eben 17 Pro Max. Und jetzt kommt etwas. Entschuldigung. Mann, ich bin müde. Gibt es sowas? Das habe ich gähnen müssen. Ich gähne beim Podcast. Was ist mit mir los? Leute, ich habe zu viele YouTube-Videos geguckt, glaube ich. Oh Mann. Komm, na, sei gut, sag ich was. Jedenfalls komme ich da jetzt mal zu einem Prozessor. Na, ich sag's mal anders. Also, da ist ein Snapdragon 8 Elite 2 drin. Ja, ich sag später nochmal, warum ich das jetzt so komisch sag. Also mit dem neuesten Snapdragon 8 Elite-Prozessor. Ja. Und da darf man halt natürlich sehr viel Power erwarten. Das Pro Max soll ein zweites Display hinten haben. Ja. Kleines, offenbar. Das finde ich sehr gut, weil das ist immer ein Vorteil, zum Beispiel, wenn man vernünftige Bilder machen möchte von sich selbst, dann nimmt man am besten nicht die Selfie-Kamera, sondern eben ne, die richtige Kamera, und das kann man hier zum Beispiel sehr gut machen. Oder wenn das Handy auf dem Tisch liegt, hat man ein paar Informationen, Nachrichten oder Uhr oder sonst irgendwas eben immer hinten auf dem Display drauf. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe es hier bei meinem Q-Bot gehabt, und eigentlich ist es eine super geniale Funktion, die ich wirklich mag. Und ich denke, das ist immer eine nützliche Ergänzung dann. Ja, ihr habt es übrigens richtig gehört, Xiaomi 17 Serie. Ja, 17. Okay, also nicht 16, 17. Klar, warum hat man das wohl gemacht? Ja, weil das iPhone 17, ja, da ist prinzipiell, also, ne, ja, so ist die ist eben das Denken, warum auch nicht, ist ja klar. Die Leute fahren auf sowas ab, ne, und sagst, das ist aber erst, das ist nur 16, ich habe 17 schon, ne? Leute, ihr lacht wahrscheinlich jetzt, aber ihr wisst gar nicht, wie oft das der Fall ist, ne? Wenn man denkt, ah, ja, aber der hat ja eine kleinere Versionsnummer als ich, also bin ich besser. Dabei haben die natürlich nichts miteinander zu tun. Das war übrigens schon mal so. Deswegen hat auch Firefox seine Versionsnummernabfolge geändert, ja, um eben nicht zu weit zurückzulegen mit den Nummern gegenüber Chrome. Ja, ja, verrückt, oder? Naja, aber jedenfalls viel mehr kann man eben jetzt noch nicht sagen. Und ich war da ganz einfach mal, ehrlich gesagt, ich denke, dass das Interessanteste, wenn es dann eben rauskommt, das Xiaomi 17 Ultra sein wird, falls es rauskommt. Ich weiß nicht, ob das Pro Max da das ersetzt. Hört sich ja wirklich schon so an. Ja, also ein Xiaomi 17, 17 Pro und 17 Pro Max. Soll es da nochmal ein Ultra geben? Glaub eher nicht, oder? Also warten wir mal ab. Die Größe vom Display für das normale Xiaomi 17 ist 6,3 Zoll, soll es jedenfalls so sein. Aber wie groß jetzt die Displays sind bei dem Pro und Pro Max ist interessant. Oder beziehungsweise ist nicht interessant, aber das haben wir noch nicht hier. Diese Ähnlichkeit mit der iPhone-Bezeichnung dürfte wohl klar sein. Und ich weiß nicht, ob Xiaomi sich da insgesamt einen Gefallen tut. Ja. Ich bin mir nicht so sicher. Also ich finde, das ist schon wieder ein bisschen zu viel zu viel iPhone. Ja. Weil wenn ich ein iPhone möchte, dann kaufe ich mir ein iPhone. Ja. Also nicht, dass jetzt die Versionsnummer besonders wichtig wäre, aber immer dieses krampfhafte Versuchen, das so zu machen, wie das iPhone das macht, ist manchmal kann das peinlich wirken, wisst ihr? Schade eigentlich. Das hätte Xiaomi hier gar nicht nötig gehabt. Naja. Gut, okay, was weiß ich. Ist mir auch egal, was für eine Versionsnummer das ist. Jedenfalls, wenn das Gerät so gut ist und das weiterführt wie die anderen Xiaomi-Geräte in dieser Top-Serie, dann wird das bestimmt sehr, sehr interessant werden. Aber nicht vom Preis wahrscheinlich, denn da waren die auch immer sehr, sehr gut im Preis. Aber also gut in den Zahlen, nicht für die Anwender. Da muss man echt mal schlucken. Okay, Sony hat auch jetzt sein neues Xperia 10 Mark 7, ja, hier in die Schlacht geworfen. Ein Mid-Range-Android-Gerät, und da ist Mid-Range auch tatsächlich so gemeint, ja, mit einem 6,1 Zoll Display ist das natürlich eins von den kleineren Geräten heutzutage. Naja, die Kamera, das Kamera-Array, das ist wohl die größte Neuerung bei diesen Geräten, weil bisher war Sony immer die vertikalen Kameras gewöhnt. Und auch wenn es bei der 1er-Reihe immer noch so ist, so geblieben ist, hat diese 10er-Reihe jetzt tatsächlich eine horizontale Kamerabar. Und sieht damit so ein bisschen aus wie so ein Pixel. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Kamerabar, die da hinten dran ist, sieht besser aus als beim Pixel. Viel besser, finde ich. Ja. Da ist auch das Sony-Schrift-Logo untergebracht. Ja. Also ich finde das Design okay. Ich kann da nichts Schlechtes sagen. Insbesondere diese petrolfarbige Version gefällt mir sehr, sehr gut. Endlich mal ein bisschen Farbe drin. Aber natürlich sind die Leistungsdaten hier, naja, also ich weiß jetzt auch nicht so. Also sie sind jetzt schlecht, aber begeistern tut mich das jetzt auch nicht gerade. Immerhin 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Ja, ob der so gut ist wie beim Xperia 1 Mark 7 oder Mark 6, mag ich noch bezweifeln. Aber immerhin ist einer vorhanden. Und natürlich auch der Micro-SD-Karten-Speicherplatz. Das ist für viele schon mal was sehr, sehr Gutes und wird hier also dem Gerät auch ein paar Fans mit einbringen. Trotzdem, dass das Gerät nur einen Snapdragon 6 Gen 3 hat, Snapdragon 6 Gen 3 und damit natürlich auch als Midrange-Gerät zu den Schwächeren zählt. Dann die Kamera hinten, Dualkamera, einmal eine 50-Megapixel-Hauptkamera und dann eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Ja, auch das ist eher typisch für den Preis und nicht unbedingt herausragend. 5000 mAh Akku. Es soll laut Sony für 2 Tage halten und wenn es so wie beim Sony Xperia 1 Mark 6 ist, dann ist es auch zutreffend, denn Sony hat einiges gemacht von der Hardware her, dass eben nicht so viel Saft verbraucht wird. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Also nicht wie andere Hersteller immer nur mit dem Taskmanager Amok laufen, ja, und alles abschießen im Hintergrund, sondern eben auch tatsächlich die Hardware so designen, dass sie eben möglichst wenig Strom verbraucht. Kosten wir das Ganze 449 Euro. Ich denke, der Preis geht in Ordnung für das Xperia 10 Mark 7. Wenn man den horrenden Preis vom Xperia 1 Mark 7 sieht, dann muss man sich auch schon fragen, wow, ist dieser riesige Preisunterschied denn überhaupt gerechtfertigt? Ich meine, man bekommt für das Geld vom Xperia 1 Mark 7 also mehr als drei Xperia 10 Mark 7. Das ist ein sehr, sehr großer Preisunterschied. Ich bin aber froh, dass es hier in diesem Preisbereich bleibt. Und dennoch muss man sagen, dass es hier, was den Prozessor angeht, durchaus bessere Geräte eben gibt, ja, von einigen Konkurrenten. Den Speicherplatz, den werde ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Okay, die einzige Seite, wo ich das jetzt gefunden habe, bei GSM Arena, die geben an 8 GB RAM und 128 GB Storage, so wie ich das auch erwartet habe für ein Midrange-Gerät von Sony. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig. Also da gibt es schon mit 16 GB und 256 GB Storage und mehr für diesen Preis. Okay, also ja, da muss man schauen, ob einem dann eben dieses Design das wert ist. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zumindest für Fans von Klinkensteckeranschluss und SD-Karte, ich glaube, das ist dann doch ein sind zwei Argumente dafür, wo man dann auch mal ein paar andere Sachen vielleicht in den Hintergrund stellen kann, wenn einem das wichtig ist. So, HiSilicon, die bekommen einen neuen Chairman. Und ja, wie ihr wisst, HiSilicon gehört ja zu Huawei. Und die bauen jetzt diesen Chip-Hersteller um, ja, ihren eigenen Chip-Hersteller um. Kirin ist ja der Chip, der hier gemacht wird von HiSilicon. Und ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis. Die Huawei-Geräte sind extrem gut. Die Kameras sind die besten, die ihr beim Smartphone bekommen könnt. Ja. Es ist wirklich fantastisch. Aber die Prozessoren, die hinken natürlich jetzt stark hinterher, weil Huawei ist ja von einem Boykott betroffen. Ja. Von den USA und deswegen kommen die eben an die High-End-Prozessorentechnologie von ARM so einfach nicht mehr heran. Dass das aber kein Zustand sein kann, das weiß auch Huawei. Langfristig wird das ein Problem geben. Bisher konnte man das gut kompensieren. Ja, man hat die Hardware weiter optimiert, sodass die relativ schwachen Prozessoren auch trotzdem ziemlich gut laufen und die UI wunderbar flüssig ist. Absolut nichts daran auszusetzen. Nur eben, wenn dann Software genutzt wird, die extrem fordernd ist, wie zum Beispiel Games oder so, dann sieht man eben, dass der Prozessor hoffnungslos unterlegen ist und dann wird es eben schwierig. Und da hat Huawei wohl jetzt gesagt, das geht so nicht mehr weiter, wir brauchen da irgendeine Änderung. Ja. Das wird nicht einfach werden, aber man setzt natürlich darauf, dass früher oder später auch HiSilicon selbst Prozessortechnologie entwickelt, die in dem Leistungsbereich liegt, was eben auch die Konkurrenz bietet. Das hat wohl der bisherige Chairman so nicht geschafft unter seiner Aufsicht und deswegen wird eben jetzt hier der abgesetzt und es kommt ein neuer, der wird hier der Chef und zwar Jeffrey Gao nennt er sich, ja, und der wird hier dann einspringen als Chairman. Also, es bleibt spannend bei der Sache. Allerdings ist die Frage, wie schnell kann jetzt so ein neuer Chairman überhaupt was machen, wenn also nicht schon Pläne lange, lange, lange vorher festgelegt waren, dass eben ein neuer Prozessor-Design bald kommt und entwickelt wurde, dann wird der auch nicht viel machen können. Dann wird es durchaus noch mehrere Jahre dauern, bis eben die Prozessoren wieder konkurrenzfähig sind von HiSilicon. Also das ist wirklich ein großes Problem und ob das der Chairman lösen kann, das wird sich zeigen. Aber ehrlich gesagt, Magie kann der auch keiner anwenden. Ja, naja. Gut, Honor Magic Pad 3 ist vorgestellt worden. Beziehungsweise nicht vorgestellt worden, sondern geteased worden von Honor natürlich. Ja, genau. Und auch ein neues kompaktes Magic Pad Mini ist in Aussicht gestellt worden. Ehrlich gesagt, mich interessiert eigentlich nur das Magic Pad 3. Das soll nämlich ein 13,3 Zoll Screen haben, 3,2K Auflösung, Snapdragon 8 Gen 3, ihr habt richtig gehört, Snapdragon 8 Gen 3 und einen riesigen 12.450 mAh Akku. Das ist sehr spannend. Zusätzlich ist das Ding ziemlich dünn mit 5,79 mm. Das wäre extrem cool. Und es gibt dafür natürlich auch dann Zubehör wie ein Stylus und eine Tastatur, wo das Tablet dann quasi wie ein Laptop geklappt werden kann und ja, dann eben so mit transportiert werden kann, als Displayschutz sozusagen. Richtig cool sieht das Teil aus, meiner Meinung nach. Warum jetzt hier nur dieser Snapdragon 8 Gen 3 verbaut wurde, ne, weiß ich nicht, aber das Magic Pad 3 Pro, das wird dann eben wohl auch mit einem OLED-Display kommen, Snapdragon 8 Elite-Prozessor, ja, und das dürfte man bis zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann erwarten können, und das könnte dann auch von der Leistung her sehr, sehr spannend sein. Ja. RAM-Ausstattung, so ist mir jetzt nicht bekannt, aber immerhin, das ist wieder mal ein guter Ausblick, sage ich mal, auf neue Tablets. Immer sehr willkommen. Frage ist, wenn die Tablets überhaupt groß genutzt, das frage ich mich eigentlich immer wieder. Ne? Also das hat ja auch mal jemand in den Raum geworfen, dass Tablets, egal ob iPads oder Android-Tablets, eigentlich nur für eine extrem geringe, extrem kleine Nische sind. Wobei Apple es immerhin geschafft hat, einen Haufen von diesen iPads rauszuhauen. Ja? Denn die Nischen sind manchmal gar nicht so Nische. Ja? Also wenn man die sieht, die werden bei Fernsehsendern benutzt, die werden bei, was weiß ich, Events genutzt, die werden in Geschäften als Bestellterminal benutzt und alles Mögliche. Also da gibt es schon ein bisschen Anwendungsbereich dafür. Gut, die Privatleute, ich weiß nicht, also ich hab ja eins, ich muss zugeben, also das liegt die meiste Zeit nur rum. Ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich habe nicht viel drauf zu machen. Nächstes Jahr wird es wieder besser. Ich switch schon wieder zurück vom Papierplaner auf mein Note, quasi auf mein digitaler Papierplaner. Ja? Aber ansonsten habe ich kaum Verwendung dafür. Also schon ein bisschen. Ja, traurig, ne? Aber so ist es nun mal. Ja, deswegen, ich frage mich halt oft, wie da die Nutzung von den Tablets überhaupt aussieht, besonders im Android-Bereich. Ja, keine Ahnung. Trotzdem, ich mag irgendwie die Idee von Tablets. Vielleicht, weil auch für mich ein Screen nie groß genug sein kann. Aber letztendlich nutze ich halt das, was ich immer bei mir habe. Und das ist eben das Smartphone. Und naja, mal gucken. Ich werde vielleicht demnächst beim Camping mehr Verwendung dafür haben. Dann werde ich ein paar Filme von Amazon Prime downloaden und werde dann hier das Teil im Auto befestigen und dann kann ich auch im Auto mal ein paar Videos gucken. Ja. Das wäre vielleicht dann ganz spannend. Tja, wird vielleicht auch mal demnächst, ja, nächstes Jahr wird es vielleicht aktuell werden. Wer weiß, vielleicht gibt es dann sogar von mir einen Van Camping Podcast. Ja, mal gucken. Video natürlich. Aber das muss ich erst noch sehen. Kann ich noch nicht garantieren. So, jetzt komme ich mal zu dem, was ich gesagt habe. Snapdragon 8 Elite Prozessor. Etwas Seltsames ist passiert. Ja, also ihr werdet es nicht glauben. Ihr kennt ja diese ganze Umbenennungsquatsch, ja, bei Qualcomm mit den Snapdragon Prozessoren. Das hat mich schon riesig geärgert, dass die Snapdragon 8 Gen 2 war das, glaube ich, Snapdragon 8 Gen 2, Gen 3. Ich blick selbst schon gar nicht mehr durch. Es kam jedenfalls der Wechsel, ich glaube, auf 3, ne, bei 3. wo die dann gewechselt haben auf Snapdragon 8 Elite. Ja. Und dann hieß ja, der nächste Prozessor, also der folgende Prozessor, sollte ja logischerweise dann Snapdragon 8 Elite 2 heißen. Okay? Das ist aber nicht der Fall gewesen. Offenbar wurde der Name wieder geändert oder dieses Schema und es gab Gerüchte, dass es eben Snapdragon 8 Elite Gen 2 sein wird. Ja. Und dann hat man festgestellt, nein, das wird nicht der Fall sein. Es wird Snapdragon 8 Elite Gen 5 sein, was ja überhaupt keinen Sinn macht. Ja, prinzipiell. Oder doch, wenn Snapdragon 8 Gen 3 das Snapdragon 8 Elite war, dann wäre Snapdragon 8 Elite 2 ja Gen 4. Ja, okay. Und trotzdem fehlt da noch. Alles klar, also Snapdragon 8 Elite Gen 5 macht keinen Sinn. Sagt auch Qualcomm. Und jetzt dreimal dürft ihr raten, wie Qualcomm den Snapdragon 8 jetzt umbenannt hat am 23. September. Snapdragon 8 Elite 5, also ohne Gen. Hä? Hä? Alter Falter, was ist nur los? Wer macht die Namen? Wer ist dafür verantwortlich? Geht's denen auch zu gut? Das ist der totale Wahnsinn. So schlimm ist ja nicht mal Sony bei der Namensgebung. Jetzt, die ändern ihr Schema bei jedem Prozessor, bei jedem High-End-Prozessor ändern die ihr Schema jetzt mittlerweile. Also das gibt's ja nicht. Okay, also Snapdragon 8 Elite, was auch immer, 5 heißt er halt jetzt. Mal sehen, wie er dann der nächste Prozessor ist Snapdragon 8 Elite Gen 4 oder sowas. Oder Gen 6 oder Gen 10 oder keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht mehr. Snapdragon 8 Elite 5. Die Verwirrung ist komplett. Und ich habe ja schon gesagt, vielleicht ist das auch Sinn der ganzen Sache, dass hier alles komplett durcheinander geworfen wird, damit die Leute einfach nicht verstehen, was ist jetzt der neueste Prozessor. Somit haben Verkäufer durchaus die Möglichkeit zu sagen, ja Moment, aber Snapdragon 8 Elite, ja, das ist wieder ein ganz anderer Prozessor und der Gen 4 oder der Snapdragon 8 Gen 2, ja, das ist ein ganz anderer Prozessor, dann kann man gar nicht so vergleichen und der ist mindestens so schnell und bla bla. Ihr wisst ja, ne, diese ganzen Tricksereien, die da gemacht werden, ne, weil einfach der Kunde das nicht überblicken kann. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, so, das ist die Abfolge eigentlich. Ne? Und nicht diese ständige Umbenennung. Man weiß eigentlich jetzt gar nicht mehr, was hier überhaupt Sache ist. Und ich habe noch nicht mal den Fakt rausgehauen, dass im Snapdragon 8 Elite, es gibt ein Snapdragon 8 Elite normal und ein Snapdragon 8 Elite kastriert. Und die kastrierte Version kann man nur anhand von der Firmenbezeichnung sehen, also nicht mit dem offiziellen Namen, da promotet wird, sondern diese ja, Typenbezeichnung, ja, die von der Firma direkt verwendet wird. Also ist schon heftig, meiner Meinung nach. Und hiermit ist die Verwirrungstaktik dann natürlich komplett. Und ich habe jetzt gesagt vorhin, dass es Xiaomi eben den Snapdragon 8 Elite 2 haben wird. Und es ist in der Tat so, das Xiaomi 17 wird den Snapdragon 8 Elite 5 haben. Ja? Okay, das ist der neue Snapdragon 8 Elite 2. Okay? Cool. Yep. Nun denn, gut. Ich weiß ja nicht, diesen Numerio, keine Ahnung. Ne? Vielleicht muss ich auch mal hier beim Ancast die Nummerierung einstellen und dann ist nächstes Mal ist die tausendste Folge oder sowas. Ne? Vielleicht. Mir wird schon irgendeine Begründung dafür einfallen, verrückte. Ja, Logik gibt's da keine. Keine Ahnung. Keine Angst, ich bleib schon bei der Abfolge der Nummern. Ich bin ja nicht so wahnsinnig wie Qualcomm. Also, keine Angst. Gut, dann komme ich zum Schluss zur App der Woche. Diesmal habe ich beim Rumstöbern was entdeckt, was ich eigentlich ganz gut fand. Ich weiß nicht, kennt ihr euch noch früher an die Sachen, ja, lange bevor es Smartphones gab, ne, an die Malen nach Zahlen Sachen erinnern, die es da gab, so richtig mit Farbtöpfchen, ja, und so mit vorgezeichneten Bildern, und dann musste man nur noch die mit also die Farbe für die entsprechende Nummer musste man dann drauf pinseln, ja, und dann hat man wirklich ein schönes Bild zustande bekommen. Cool, das war sehr beeindruckend. Und sowas gibt's auch für Smartphones. Nicht erst seit diesem Spiel, aber dieses Spiel kombiniert zwei Sachen, was ich ganz interessant finde, nämlich einmal Pixelart und Malen nach Zahlen. Und damit kann man wirklich schöne Pixel-Art-Bilder machen und auch gar nicht so extrem kompliziert. Es ist eigentlich sogar ziemlich einfach. Man wählt unten die Farbe aus, dessen Nummer oben in diesem Bereich steht, und dann drückt man dort eben, wählt man aus und dann drückt man eben diesen Bereich an, und schon wird eben das Teil ausgefüllt. Die App Pixelart Malen nach Zahlen, heißt die im deutschen Play Store, bietet 40.000 Bilder und mehr. Also wird immer erweitert, von einfachen Icons bis hin zu richtig schönen Bildchen. Ja, kompliziert, einfach, alles vorhanden. Es gibt Events, zum Beispiel jetzt für Halloween, ja, für Weihnachten und so weiter und so weiter. Auch andere Events, die nicht so, also nicht wirklich existieren, so wie zum Beispiel der Drachentanz-Event und so. Und dann muss man schön Pixel-Art-Drachen machen. Ja, das ist schon ziemlich schön. Und dann kann man das Ganze auch noch, da kann man auch so einen Garten anlegen mit lauter Pixel-Art-Objekten, und die kann man dann auch eben machen und einfügen in diesen Garten. Also man hat ziemlich viele Möglichkeiten, und genau das macht eben dann den Reiz aus. Zu der super einfachen Bedienung eigentlich mit diesem ja, Malen nach Zahlen digital eben, wo man einfach nur die Farbe anklicken muss und dann eben dort nutzen. Klar, es gibt noch Zusatzsachen, ja, die kann man dann kaufen, ja, wie zum Beispiel so Farbbomben und so weiter, wo man ganze Bereiche vom Bild einfach so ausmalen kann. Ja, das klappt leider Spaß. Aber es gibt's halt, ja. Und man kriegt täglich neue Bilder, die man abholen kann, kostenlos, ja, also muss auch nicht immer alles bezahlen. Auch das finde ich ganz okay. Somit bleibt tatsächlich alles Mögliche, ja, sagen wir mal, im Spaßbereich, ja, alles Mögliche im Spaßbereich, was man da machen kann, weil man eben nicht für alles Geld zahlen muss. Übrigens auch interessant, es gibt eine Pixelart-Kamera, mit denen ihr zum Beispiel Fotos, ja, aufnehmen könnt, und dann wird es in Pixelart umgewandelt zum Ausmalen. Dann auch das ist sehr spannend, finde ich, und beeindruckend. Deswegen war es diesmal nicht ganz so schwierig, hier so eine App der Woche zu finden. Pixelart Malen nach Zahlen gibt es kostenlos im Play Store. Übrigens, wer ein Google Play Pass Abo hat, kann hier das Spiel komplett und ohne Einschränkung nutzen, ohne dass er zusätzlich noch etwas zahlen muss. Finde ich sehr gut. Ja, damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und es waren auch hier ein paar interessante Themen für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast, Hashtag TheNetcast, bitte nicht vergessen. Und natürlich, Achtung Leute, Abonnentenjagd ist immer noch da, auf YouTube, in der YouTube-Community. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.